بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Allahs ist aller Barmers Barmherzigen. Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen heute inshallah mit dem 6. Kapitel weiter. Wir waren beim Punkt 6.2 stehen geblieben, beziehungsweise wir waren damit fertig. Und machen weiter inshallah ta'ala mit dem Punkt 6.3. Und zwar haben wir im Vorausgegangenen, im 5. Kapitel erwähnt gehabt, dass man durch den Samenerguss bzw. durch den geschlechtlichen Höhepunkt, dass man dadurch dass das Fasten dadurch ungültig wird. Gemeint ist, wenn dies während der Zeit geschieht, während man wach ist. Und es gibt dafür ein paar Ausnahmen. Und die eine Ausnahme, die ich auch schon hingewiesen habe, ist während dem Schlafen. Und weil man zu dieser Zeit nicht mukallaf ist, aber auch eine weitere Ausnahme ist es, wenn es durch Gedanken geschieht. Wir haben vorhin gesagt, oder wir haben im letzten Unterricht gesagt, dass wenn es durch den Blick geschieht, dann wird dadurch das Fasten, wenn es durch mehrmaligen Blick geschehen ist, ungültig, weil Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat, dass man seinen Blick senkt. Und diese Person hat ihren Blick nicht gesenkt. Der erste Blick ist erlaubt, der zweite nicht mehr. Deswegen hat sie die Konsequenzen selbst zu tragen. Im Falle des der Gedanken, das ist weniger anzusiedeln, also nicht auf der gleichen Stufe wie Blicken. Das sind reine Gedanken. Und deswegen gilt für diese Person, dass dadurch das Fasten nicht ungültig wird. Dasselbe gilt für eine Person, die durch Gedanken zum geschlechtlichen Höhepunkt kommt, wie eventuell im Falle einer Person, die gerade erst frisch geheiratet hat. Gedanken zu vermeiden sind schwieriger als Blicke, deshalb wurde gesagt, dass mehrmalige Blicke zur Ungültigkeit führen, wenn es dadurch zum geschlechtlichen Höhepunkt kommt. Im darauf folgenden Punkt geht es darum, dass das Gleiche geschehen kann, auch während des Schlafes. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, es gibt also ein Ijma' darüber, dass wenn dies während des Schlafens geschieht, der Schlafende sein Fasten dadurch nicht ungültig wird. Und der Beweis dafür ist, dass der Schlafende nicht mukallaf ist. Und Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Stift, gemeint ist der Stift, der von den Engeln benutzt wird, um die guten und schlechten Taten aufzuschreiben. Der Stift wird bei drei Leuten nicht angesetzt. Beim Schlafenden, bis er aufwacht. Beim Kleinkind, bis es groß geworden ist. Und bei einer Person, die ihren Verstand verloren hat, bis sie wieder bei Sinnen ist, beziehungsweise erwacht. Der Überlieferer sagte entweder das eine oder das andere, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Über Essensreste hatten wir schon vorher gesprochen, deswegen, aber an dieser Stelle passt es vielleicht besser, weil die Essensreste, wenn sie sich im Mund befinden, weil man zum Beispiel in der Nacht die Sahur-Mahlzeit eingenommen hat und am nächsten Morgen wacht man auf und findet noch ein paar Spuren vor, die man vorher nicht vorgefunden hatte, dann wird dadurch das Fasten nicht ungültig, es sei denn natürlich, man schluckt die Essensreste. Und man darf nicht sagen, das sind Essensreste noch von gestern, zur Zeit, zu der ich noch essen durfte und deswegen darf ich den Rest runterschlucken. Das ist falsch, sondern man darf diese Essensreste nicht runterschlucken. Auch das Reinigen des Mundes mit dem Siwak. Der Siwak oder Miswak ist diese Baumbürste. Es gibt bestimmte Bäume, von denen man Äste nimmt und die man als Zahnbürste verwenden kann. Der berühmte Baum dafür oder der beste dafür geeignete ist der Arak-Baum. Und es gibt unterschiedliche Ansichten der Gelehrten, ob der Fastende den Siwak benutzen soll oder nicht. Also erst einmal ist festzuhalten, dass die bloße Verwendung des Siwak nicht zur Ungültigkeit des Siyam führt. Denn der Fastende hat ja nichts anderes gemacht, als dass er Unreinheit zwischen seinen Zähnen entfernt hat. Und diese Entfernung hat ja nichts zu tun mit Essen und Trinken. Deswegen kann man hier nicht von der Ungültigkeit des Fastens sprechen. Die Frage ist nur, soll er es machen oder soll er es nicht machen? Manche Gelehrte meinen, dass man den Miswak bis zur Mittagszeit benutzen dürfe. Also gibt es verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht lautet, du darfst den Miswak verwenden, während du fastest, bis zum Mittag. Und diese Ansicht ist aufgebaut auf der Tatsache, dass der Mundgeruch des Fastenden sich erst ändert ab etwa der Mittagszeit bei einem normalen Ablauf des Tages. Und deswegen sagen sie, man soll danach den Mundgeruch nicht mehr ändern, da Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith Qudsi gesagt hat, dass der Mundgeruch des Fastenden ihm lieber ist als Moschus. Die zweite Ansicht der Gelehrten lautet, dass sie keinen Unterschied machen zwischen der Zeit vor und nach dem Mittag. Das heißt also, sie sagen, dass man den Mundgeruch nicht beseitigen soll, überhaupt nicht, sobald er auftaucht. Taucht er vor dem Mittag auf, dann soll man ihn nicht beseitigen, dann soll man den Miswak nicht mehr verwenden. Taucht er erst am Nachmittag auf, dann soll man eben zu diesem Zeitpunkt den Miswak nicht mehr verwenden. Und diese Ansicht ist natürlich dem Hadith Qudsi näher. Und die dritte Ansicht besagt, dass man den Miswak am gesamten Tag verwenden darf. Egal, ob man vor dem Mittag oder nach dem Mittag, egal, ob man Mundgeruch aufgrund des Fastens hat oder nicht. Und sie stützen sich darauf, dass der eigentliche Grund für den Mundgeruch aus dem Magen entsteht und nicht aus dem Mund selbst. Und durch den Miswak entfernt man den Mundgeruch nicht wirklich, sondern den Miswak. Durch den Miswak entfernt man lediglich Schmutz zwischen den Zähnen. Und deswegen dürfe man den Miswak am gesamten Tag verwenden, ohne es einzuschränken. Und sollten allerdings Partikel des Siwak in den Magen gelangen, das ist eine andere Angelegenheit. Natürlich darf man von dem Miswak nichts schlucken, denn durch das Schlucken von Teilen des Miswak wird das Fasten beeinträchtigt. Und die Gelehrten, die diese dritte Ansicht vertreten, sie stützen sich auf einen Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat: Laula an ashuqqa ala ummati, au ala nas, la amartum bis siwaki ma'a kulli salah. Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Würde ich es meiner Gemeinde nicht schwer machen, hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak bei jedem Gebet anzuwenden. Und wenn er sagt, jedes Gebet, dann ist damit auch ein Gebet zur Zeit von Ramadan am helllichten Tag gemeint, weil das eine Aam-Aussage ist und Allah weiß am besten Bescheid. Sich waschen und ähnliches gehört auch nicht zu den Dingen, die das Fasten beeinträchtigen. Das heißt also, jemand, der fastet, darf sich waschen. Er darf auch den Ghusl vollziehen. Er darf auch schwimmen gehen. Den Ghusl vollziehen zum Beispiel am Freitag, bevor er zum Salat al-Jum'ah kommt. Er darf auch schwimmen gehen. Man darf auch tauchen. Das heißt auch, man darf seinen gesamten Kopf unter Wasser machen. All das ist Mubah, erlaubt. Denn während des Fastens ist ja auch die Matmata erlaubt, das heißt den Mund auszuspülen, dann andere Dinge erst recht. Denn durch die Matmata kommt ja das Wasser in den Mund. Und durch Tauchen muss das Wasser nicht unbedingt in den Mund gelangen, deswegen ist es erst recht erlaubt. Ebenso den Mund und die Nase auszuspülen, führt nicht zur Ungültigkeit des Fastens, gemäß den allermeisten Gelehrten. Wenn man jedoch übertrieben intensiv Mund oder Nase ausspült und Wasser in der Kehle verspürt, sind manche Gelehrte der Ansicht, dass das Fasten ungültig wird. Und der Beweis ist der bereits erwähnte Hadith von Laqid ibn Sabura, radiallahu ta'ala anhu. Und das ist auch die sicherere Ansicht. Und dasselbe gilt nach manchen Gelehrten, wenn man sich statt dreimal viermal wäscht. Das heißt also, stell dir vor, du wäschst deinen Mund und spülst deine Nase beim Wudu statt dreimal viermal aus, dann ist das eindeutig übertrieben und eindeutig gegen die Sunna. Und wenn du dann dabei bei einer Sache, die du selbst unnötigerweise selbst verursacht hast, dann wirst du natürlich auch haften für die Konsequenzen davon. Und deswegen ist das Fasten diesen Punkt richtigerweise ungültig, weil man hat dafür unrechtmäßigerweise gesorgt. Und man hat es also dann selbst zu verantworten. Wenn die Morgendämmerung noch nicht sicher begonnen hat, wacht man nachts auf und weiß nicht, ob es schon Fajr ist oder nicht, geht man prinzipiell davon aus, dass noch Fajr ist. Also wir gehen jetzt von dem theoretischen Beispiel aus. Das ist ein abstraktes Beispiel. Eine Person, sie hat keinen Wecker und sie hat keine Uhr, wo sie nachschauen kann und sie hat nichts. Sie hat nur und sie hat auch keine Leute umherum, die sie fragen kann. Und es geht jetzt einfach darum, sie wacht auf und sie hat keine andere Möglichkeit zu erfahren, ob Fajr eingetroffen ist, außer durch ihre eigene Sichtung. Deswegen sollten wir das verstehen, das ist das Beispiel. Nicht, dass jemand sagt, man hätte doch fragen können, man hätte doch keinen danach schauen können. Darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, eine Person hat nur diese eine Möglichkeit. Und auf diesem Prinzip bauen wir dann die anderen Möglichkeiten auf. Es gibt einen Grundsatz, er lautet, Al-Yaqinu la yuzaru bis-Shak. Das heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Und es gibt eine Regel, die aus diesem Grundsatz abgeleitet wird. Sie lautet, Al-Aslu baqa'u makan ala makan. Das heißt, prinzipiell bleibt alles so, wie es war. Das heißt, wenn du nicht weißt, ob sich eine Sache verändert hat, dann gehst du immer davon aus, wie es zuletzt gewesen ist. Denn das ist gewiss. Gewiss war die ganze Zeit, dass die Fajr-Zeit noch nicht eingetroffen war, denn es war Nacht. Das weißt du hundertprozentig, dass es Nacht war. Und du sollst von diesem hundertprozentigen Grundsatz nicht dich entfernen, bis du sicher bist, dass dieser Grundsatz nicht mehr gilt und es Hinweise dafür gibt. Zweifel alleine reichen nicht aus. Das heißt, wenn du sagst, ich weiß nicht, es könnte sein, dass noch Nacht ist, aber es könnte auch sein, dass die Fajr-Zeit bereits eingetroffen ist. In diesem Fall musst du dabei bleiben, dass es Nacht ist, und wenn du von der anderen Sache ausgehen würdest, hättest du gesündigt. Der zweite Fall ist, dass du natürlich davon überzeugt bist, dass die Fajr-Zeit schon eingetroffen ist. Wenn du davon überzeugt bist, dass die Fajr-Zeit schon eingetroffen ist, dann ist klar, dass du anfangen musst zu fasten. Und wenn du überzeugt bist, dass die Fajr-Zeit noch nicht eingetroffen ist, dann ist klar, dass du noch essen und trinken darfst und dass die Sünde entfällt. Das bedeutet nicht, wir reden jetzt hier nicht davon, ob man sein Fasten gegebenenfalls nachholen muss oder nicht. Darüber reden wir gleich. Es geht jetzt hier nur darum, und das ist das Wichtigere von beiden, hat man gesündigt oder hat man nicht gesündigt? Und danach reden wir darüber, ob man nachholen muss oder ob man nicht nachholen muss. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also, wenn es zuvor Nacht war, und dann bleibt es gesetzlich auch Nacht, bis man sich sicher ist, dass die Morgendämmerung bereits eingetroffen ist. Sicher ist, das heißt, man ist davon überzeugt oder hundertprozentig davon überzeugt, weil man sogar das Morgenlicht schon wahrnehmen kann. Wenn man nun etwas gegessen hat, also, jetzt kommt jetzt folgendes Beispiel, du weißt nicht, ob es Nacht ist oder ob es schon zur Fajr-Zeit, ob es schon Fajr ist. Und du isst jetzt trotzdem etwas. Erst dann müssen wir unterschiedliche Fälle voneinander unterscheiden. Der erste Fall, man isst Und es stellt sich im Nachhinein nicht heraus, ob tatsächlich noch Nacht war oder die Fajr-Zeit schon eingetroffen war. Also stell dir vor, wir haben gesagt, es ist noch Nacht und du bist nicht sicher, ob es nicht vielleicht schon Fajr-Zeit ist. Du darfst nicht davon ausgehen, dass schon Fajr-Zeit ist, es sei denn, du bist davon überzeugt. Angenommen, du bist jetzt davon überzeugt und du hast was gegessen, dann kommt es, wie gesagt, jetzt drauf an. Der erste Fall, du hast gegessen und es stellt sich im Nachhinein nicht heraus, ob es Nacht war oder schon Fajr-Zeit war. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, das herauszufinden. Du weißt nicht, wie viel Uhr es war, zu dem Zeitpunkt, wo du dann noch gegessen hast. Und deswegen ist es dir nicht möglich, zurückzuverfolgen. Hätte man eine Uhr und würde man draufschauen, könnte man im Nachhinein herausfinden und schauen, ach so, zu der Zeit war Fajr schon eingetroffen oder zu der Zeit war Fajr noch nicht eingetroffen. Man kann rückwirkend schlussfolgern, das geht. Aber hier geht es jetzt darum, dass man es nicht herausfinden kann. Denk zum Beispiel auch an eine Person, die eingesperrt ist und die keine Uhr bei sich hat. Sie muss fasten und beginnen und enden mit dem Fasten gemäß ihren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Wenn sich also nicht herausstellt für diese Person, ob sie gefasst, ob die Fajr-Zeit schon eingetroffen war oder nicht eingetroffen war, dann ist ihr Fasten unter Übereinkunft der Gelehrten gültig. Dann ist ihr Fasten unter Übereinkunft der Gelehrten gültig. Noch einmal, wir reden hier nur von dem Fall, dass die Person schon überzeugt war, dass Fajr eingetroffen war. Wenn sie nicht überzeugt war, das ist was anderes. Wenn sie trotzdem gegessen und getrunken hat, dann sie wird erst vor Allah subhanahu wa ta'ala auf dem sicheren Weg sein, wenn sie gefastet hat auf eine Art und Weise, von der die Person überzeugt ist, dass das Fasten gültig ist. Das ist eine Person, die gegessen, getrunken hat und dachte, 50% könnte ja schon Fajr sein und 50% könnte noch Nacht sein und sie weiß überhaupt nicht, dann diese Person, bei der das ist etwas anderes. Weil jeder Muslim muss überzeugt davon sein, dass seine Ibadah korrekt war, dann hat er das Recht zu sagen, ich brauche diese Ibadah nicht noch einmal zu machen. Der zweite Fall, es wird einem bewusst, wann man gegessen hat. Wenn sich herausstellt, dass noch Nacht war, ist das Fasten unter Übereinkunft der Gelehrten gültig. Warum unter Übereinkunft? Weil man darf gemäß seiner Überzeugung handeln. Stellt sich allerdings heraus, dass die Morgendämmerung bereits eingetroffen war, sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass das Fasten nachzuholen ist, denn man hat sich in diesem Fall zu wenig Mühe gegeben, auf die Zeit zu achten. Und eine weitere Begründung ist natürlich auch, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von einem verlangt, einen ganzen Tag zu fasten, und diese Person hat nicht einen ganzen Tag gefastet. Kann sie was dafür? Sagen wir, vielleicht kann sie nichts dafür, also entfällt die Sünde. Aber wir können nicht sagen, dass sie den Tag gefastet hat. Stell dir vor, jemandem passiert das im gesamten Ramadan. Jeden Tag, 30 Tage lang, jeden Tag hat sie eine Stunde zu wenig gefastet. Wie können wir dann sagen, dass diese Person Ramadan gefastet hat? Können wir nicht sagen. Weil sie hat jeden Tag eine Stunde zu wenig gefastet. Und deswegen muss diese Person dann gemäß der Mehrheit der Gelehrten dieses Fasten nachholen, und aber liegt auf ihr, lastet auf ihr eine Sünde, hat sie etwas Schändliches getan? Die Antwort lautet nein, weil es war keine Absicht und sie hat nach ihrer Überzeugung gehandelt. Was für die Morgendämmerung geht, gilt ähnlich auch für den Sonnenuntergang. Ein anderer Fall ist also, wenn man sein Fasten bricht, da man glaubt, dass die Sonne bereits untergegangen ist. Auch hier gilt wieder das Ähnliche. Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, der Grundsatz, den wir gelernt haben. Hier gilt, dass gewiss ist es Tag, helllichter Tag. Und man darf sein Fasten erst brechen, wenn man sich sicher ist, oder sogar hundertprozentig sicher ist, dass die Sonne untergegangen ist. Weil man es entweder gesehen hat, dann ist man sich hundertprozentig sicher, oder weil es eine Person einem mitgeteilt hat, die natürlich redlich ist, also adl ist. Hat man keine Uhr bei sich und es ist bewölkt, kann es manchmal sein, dass man glaubt, die Sonne sei schon untergegangen. Wenn man die Möglichkeit hat, sich über die Uhrzeit zu informieren, muss man sich daran orientieren. Du hast einen Kalender, wo drauf steht, dass die Sonne um so und so viel Uhr untergeht, und es hat sich herausgestellt und gezeigt, dass dieser Kalender in der Regel richtig ist. Dann musst du dich daran orientieren, wenn du keine Möglichkeit hast, es mit eigenen Augen zu sehen, wie wir bereits gesagt haben. Ist es jedoch nicht möglich, muss man abwarten, bis man davon überzeugt ist. Bis du innerlich im Herzen dir sagst, ich denke, dass die Sonne schon untergegangen ist. Wenn du das mit beruhigtem Herzen sagen kannst, dann ist es für dich halal, dass du dein Fasten brichst. Egal, ob sich nachher herausstellt, dass du richtig warst oder falsch warst. Weil dein Ijtihad war richtig. Deine Art, dir Mühe zu geben, die Wahrheit herauszufinden, war in diesem Fall richtig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf hingewiesen, dass man in solchen Fällen schätzen darf. Das heißt, wenn man nicht mehr erkennen kann an den Himmelskörpern, wann Tag und wann Nacht ist, dann darf man schätzen. Und das ist klar ersichtlich aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als man ihn nämlich fragte über den Messias, den falschen Messias, Ad-Dajjal, ob man an dem einen Tag, der so lange andauert wie normalerweise ein ganzes Jahr, ob man an diesem Tag nur 5 Gebete verrichten müsse, weil da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also ein Jahr, ein Tag ist wie ein Jahr und ein weiterer Tag ist so lang wie ein Monat und ein weiterer Tag ist so lang wie eine Woche und die restlichen 37 Tage so lange wie normale Tage. So hat uns das der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und dann wollte man wissen, an dem Tag, der so lange dauert wie ein ganzes Jahr, reicht es dann aus, dass man diesen Tag nur 5 Gebete verrichtet? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, schätzt ab. Uqduru lahu qadra. Und das ist eindeutig, bedeutet das, dass man diesen Tag in 24 Stunden Abschnitte einteilen muss. Und pro 24 Stunden Abschnitte, so wie wir es eigentlich gewohnt sind, 5 Gebete zu verrichten hat. Und dieser Hadith ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wenn man durch die Sonne, durch den Mond und Ähnlichem nicht mehr erkennen kann, wann die Gebetszeiten sind oder die Fastenzeiten sind, dann muss man übergehen zu Schätzungen. Und die sind dann legitim und gesetzlich. Hiernach gilt dasselbe, was auch zuvor über das Essen in der Nacht vor dem Fasten gesagt worden ist. Das heißt also, wenn sich herausstellt im Nachhinein, ob man richtig war oder falsch lag, muss man dementsprechend nachholen oder nicht nachholen. Und es gibt dazu einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der von Asma, der Tochter von Abu Bakr radiallahu anhuma, überliefert wird. Sie sagte, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam brachen wir unser Fasten an einem wolkigen Tag. Und dieser Hadith ist in Sahih Bukhari. Hiernach trat die Sonne hervor. Also sie haben sich geirrt. Sie haben zu früh ihr Fasten gebrochen. Der Hadith ist in dem Punkt zu Ende. Es wurde zu Hisham gesagt, Hisham ist der Überlieferer über Asma, radiallahu anha. Es wurde zu Hisham gesagt, wurde ihnen dann angeordnet, nachzufasten? Er sagte, man muss nachfasten. Das heißt also, er sagt nicht ja oder nein, sondern er sagt seine Meinung nach dem Motto, ist doch klar, dass man nachfasten muss, denn sie haben ihr Fasten gebrochen. Und diese Art Fasten zu brechen, fällt ja nicht unter Vergesslichkeit. Sie haben nicht vergessen, sie haben absichtlich gegessen. Aber aus Versehen. Und das ist natürlich eine entscheidende Frage. Wenn sie aus Versehen ihr Fasten gebrochen haben, mussten sie dann ihr Fasten nachholen nicht. Hisham, rahimahullah ta'ala, er war der Meinung, auf jeden Fall mussten sie nachholen. Auch wenn er es nicht ihnen zuschreiben kann, seine Meinung. Ja. Ma'mar, rahimahullah, das ist der Überlieferer über Hisham, er sagte, ich hörte Hisham sagen, ich weiß nicht, ob sie nachgefastet haben oder nicht. Also bestätigt die das, was wir gerade eben gesagt haben. Insofern sagt der Hadith direkt nichts aus darüber, ob sie nachfasten mussten oder ob sie nicht nachfasten mussten. Und natürlich gehört es zum Fiqh, dass wenn ein Hadith etwas nicht aussagt, also weder bestätigend noch negierend, dann müssen wir zu dem zurückgehen, was grundsätzlich der Fall ist. Wenn du sagst, grundsätzlich ist der Fall, dass versehentliches Essen das Fasten nicht annulliert, dann sagst du, sie mussten nicht nachholen. Obwohl an diesem Punkt natürlich das versehentliche Essen ein bisschen zweifelhaft ist, weil sie haben ja absichtlich gegessen. Sie haben sich verschaut. Aber das Essen, das war absichtlich. Das war nicht aus Versehen und das war auch nicht aus Vergesslichkeit. Andere Gelehrte, oder wenn du der Meinung bist, dass versehentliches Essen sowieso dazu führt, dass dein Fasten ungültig ist, dann musst du natürlich auch dein Fasten nachholen. Und deswegen sagen manche Gelehrte, oder dieser Hadith erst einmal ist zweideutig. Oder in Bezug auf das Thema, was uns eigentlich interessiert, ist er nicht eindeutig. Und deswegen muss man zu dem zurückkehren, was grundsätzlich der Fall ist. Also die einen Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn es Pflicht wäre, das Fasten nachzuholen, dann hätte er es ihnen gesagt. Die anderen sagen, wenn es Pflicht ist, das Fasten nachzuholen, braucht der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen nicht sagen, denn das ist logisch. Denn sie haben ja nicht richtig gefastet. Oder sie sagen, vielleicht hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angeordnet, nur es wurde nicht überliefert. Denn die Leute, die die Begebenheiten überliefern, sie überliefern nicht immer alles. Kann sein, sie überliefern einen Teil davon, der gerade entscheidend ist. Denn man muss wissen, dass der Grund, warum eine Person eine Überlieferung überhaupt erzählt, also der Grund, es gibt verschiedene Ursachen, warum du ein Erlebnis erzählst. Meistens ist es einfach, weil du danach gefragt wirst. Oder weil du zum Beispiel gerade darüber erzählen möchtest, weil du das mit anderen teilen möchtest. Und so weiter und so fort. Oder manchmal fragt man dich nach einem bestimmten Hukum, jetzt die Sahaba. Und dann erwähnen sie eben den Teil der Geschichte, der auf diesen Hukum hinweist. Und so weiter und so fort. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit da, dass natürlich der Überlieferer diesen Teil nicht überliefert hat, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angeordnet hat. Aber davon können wir nicht ausgehen. Wir können immer davon ausgehen, dass es nicht dasteht. Und wenn es nicht dasteht, müssen wir zu dem zurückkehren, was grundsätzlich der Fall ist. Aus diesem Hadith erkennen wir, dass ein Fasten nicht überliefert worden ist. Die einen Gelehrten meinen, dass Nachfasten sei selbstverständlich, wie der Überlieferer Hisham ibn Urwa, der über Fatima bint al-Munzir, die Ehefrau und Cousine von Hisham, und diese wiederum über Asma überliefert, welche die Großmutter beider ist. Andere Gelehrte meinen, dass das Nachfasten in diesem Fall vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden wäre, wenn es Pflicht wäre. Und der Gelehrte sagt, die bevorzugte und sicherere Ansicht ist natürlich nachzufasten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, dass der gläubige Muslim, wenn es um seine Religion geht und wenn es um eine Säule seiner Religion geht, dann soll er nicht nachlässig sein. Das heißt also, stell dir vor, du hast an einem bestimmten Tag aus Versehen etwas geschluckt. Aus Versehen. Dann hörst du, dass manche Gelehrte dir sagen, das Fasten ist ungültig, und andere Gelehrte sagen, das Fasten ist gültig. Der Weg des gottesfürchtigen Menschen in diesem Fall ist was? Dass er den Tag auf jeden Fall zu Ende fastet. Dass er auf jeden Fall zu Ende fastet. Und Alhamdulillah, das ist auch genau das, was den Muslim meistens betrübt, weil er möchte nicht sein Fasten brechen, wenn alle anderen noch fasten. Und sowieso die meisten Gelehrten sagen, dass du den Tag zu Ende fasten musst. Also geh auf Nummer, und das ist auch gleichzeitig der sicherere Weg. Also faste den Tag zu Ende und danach, nach Ramadan, holst du einen Tag nach, sobald du Zeit hast dafür, holst du einen Tag nach und du bist auf dem sicheren Weg. Und wenn du falsch lagst, Allah gibt dir mehr Belohnung, als du eigentlich hättest bekommen, wenn du nur im Ramadan gefastet hättest, weil du ja zusätzlich gefastet hast, einen freiwilligen Tag sozusagen. Und wenn du richtig lagst, dann hast du deine Pflicht erfüllt. Und deswegen sollte der Muslim immer den sichereren Weg wählen, wenn ihm das möglich ist. Und diese Regel natürlich, die Ansicht, die bevorzugte Ansicht, das heißt, dass man sein Fasten dann nachholen muss, stützt sich auf folgende Regel. Und zwar, die Regel haben wir schon erwähnt und die viele Regeln, Alhamdulillah, wiederholen sich auch öfter. Und deswegen sind sie auch einfach, sich zu merken. Und zwar lautet sie, La ibrata bidhannil bayyini khata'u. Das heißt, eine Überzeugung, die sich im Nachhinein als falsch erweist, spielt keine Rolle. Und deswegen, manche Gelehrte, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, wurden gefragt, ist es besser, dass man zuerst Usul al-Fiqh lernt oder erst Fiqh lernt? Also erst das Thema, in dem wir uns jetzt gerade befinden, oder die Grundregeln zu diesem Thema? Und zweifellos ist es besser, dass man von einem vertrauenswürdigen Gelehrten, der sich also im Fiqh gut auskennt, zuerst lernt und hinterher sich beschäftigt mit den Usul. Und der Grund hierfür ist ganz einfach, weil wenn du diese Regeln, Usul und Qawa'id meine ich jetzt, also falls jemand sich besser auskennt, falls jemand diese Regeln lernt und sie lernt, bevor er Fiqh gelernt hat, dann wird er wenig verstehen von dem, was dort geschrieben steht. Oder natürlich, die Regeln werden erläutert und erklärt, aber er kann nicht wirklich etwas damit anfangen. Und deswegen ist es besser, dass man erstmal Fiqh lernt und danach sich zu Usul al-Fiqh begibt. Und dann wird man sehr gut verstehen, warum der Lehrer so und so das und das gesagt hat. Und dann kommt der Aha-Effekt. Deswegen hat mein Lehrer das und das gesagt. Und was auch empfehlenswert ist, wenn man so Fiqh-Unterricht hört, wie jetzt gerade dabei sind, dass man am Ende oder nach und nach diese Regeln sich rausschreibt. Das heißt also, immer wenn du eine Regel hörst, dass du diese Regel nimmst und sie gesondert auf ein anderes Blatt Papier schreibst, mit dem Beispiel, das dazu erwähnt worden ist. Und danach wirst du eine Sammlung haben von Regeln, von Usul, und das wird dir sicherlich sehr viel helfen und auch beim Argumentieren sehr viel weiterhelfen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn der Muadzin den Gebetsruf falsch ausgerufen hat. Das kann auch passieren, dass der Muadzin zu früh den Gebetsruf ausruft, den Adhan zu früh ausruft. Alle Leute brechen ihr Fasten und danach finden sie heraus, dass es zu früh war und sie müssen dann, wie wir gesagt haben, gemäß der bevorzugten, sichereren Ansicht ihr Fasten nachholen, denn sie haben nicht wirklich gefastet. Wallahu ta'ala a'lam. Gehen wir über, liebe Geschwister, zum siebten Kapitel. Im siebten Kapitel geht es darum, wodurch ein Fasten ungültig wird und gleichzeitig die Kafara verpflichtend ist. Kafara ist die Sühne. Die Sühne, die man machen muss. Normalerweise eine Kafara kommt vom arabischen Wort Kafara. Kafara bedeutet ursprünglich etwas verdecken. Wa alaikum salam. Kafara bedeutet ursprünglich etwas bedecken, zudecken. Und ein Kafir ist sprachlich gesehen auch ein Bauer. Der Ungläubige sowieso, aber auch im Koran kommt es vor, dass er in Surat al-Fath, dass er ein Bauer ist. Das heißt also, Kafir wird als Bauer verwendet. Warum ist ein Bauer ein Kafir? Sprachlich gesehen, kann natürlich auch ein Muslim sein, weil er die Samen im Erdboden reinsteckt und dadurch den Samen verdeckt, durch Erde. Das nennt man ihn Kafir. Und die Kafara, das ist auch abgeleitet vom gleichen Wort, was soll sie machen? Sie soll den Fehler ausgleichen und verdecken. Und deswegen, wer die Kafara macht, aufgrund einer Sünde, die er gemacht hat, macht danach eine Kafara, dann ist sie ein Schutz für dich vor Allahs Strafe im Diesseits und im Jenseits. Und deswegen sagen die Gelehrten, sind diejenigen Sünden, also das ist eine allgemeine Regel, aber die gilt nicht in jedem Fall unbedingt. Ja? Und zwar ist es, wenn eine, oder ich formuliere es anders, wenn für eine Sünde keine Kaffara vorgesehen ist, dann weist es darauf hin, dass diese Sünde schlimmer ist als eine Sünde, für die es eine Kaffara gibt. Warum? Weil wenn du die Kaffara machst, dann hast du, Alhamdulillah, bist du auf dem sicheren Weg, fertig. Du hast ein Argument für Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast es gemacht und fertig. Aber wenn es keine Kaffara gibt, dann hast du ein Problem. Weil wie willst du dir sicher sein, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala Zorn sicher bist? Du hast keine Sicherheit. Du musst dann aufrichtige Tauba machen und Allah entscheidet alleine, ob er dann deine Reue annimmt oder ob er sie nicht annimmt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Es gibt für das Fasten eine wesentliche Tat, die dazu führt, dass das Fasten nicht nur ungültig wird, sondern dass man auch dafür eine Kaffara leisten muss. Und das ist der Geschlechtsverkehr, während man im Ramadan fastet. Und das ist auch so ziemlich der einzige Punkt, über den wir sprechen werden in diesem Zusammenhang. Aber daraus ergeben sich andere Punkte. Manche Gelehrte sind nämlich der Meinung, dass auch andere Dinge zur Kaffara führen. Aber wir werden sehen, dass der Geschlechtsverkehr das einzige ist, was zur Kaffara führt. Aber das Kapitel ist deswegen ein eigenständiges Kapitel, weil sich daraus einige Thematiken ableiten, die auch dringend behandelt werden muss. Erstens einmal muss geklärt werden, wenn wir reden vom Geschlechtsverkehr, muss geklärt werden, was darunter natürlich zu verstehen ist. Und das Problem ist, dass im Fiqh die Gelehrten müssen detailliert auf solche Sachen eingehen, damit sie, damit natürlich nicht versehentlich jemand etwas aufgeladen wird, aufgelastet, aufgebürdet wird, was er nicht getan hat. Und deswegen haben die Gelehrten das natürlich genauestens definiert und das kann man dann inshallah ta'ala an entsprechender Stelle im Buch ebenfalls nachlesen. Und die meisten Gelehrten machen keinen Unterschied, ob es hier um die eigene Ehefrau geht oder ob es um eine andere Frau geht, das heißt um Zina, möge Allah sie bewahren, außer illegalem Geschlechtsverkehr, oder ob es um die Sklavin geht, oder ob es um die scheinbare Ehefrau geht, oder ob es um irgendwelche andere Frauen geht. Vollkommen egal und gleichgültig. Und das gilt unter, Entschuldigung, sogar unter Übereinkunft der Gelehrten. Unter Übereinkunft der Gelehrten. Und bei den meisten Gelehrten, sie machen auch keinen Unterschied, ob das Ganze, vaginal oder anal stattfindet. Und beides führt dazu, dass das Fasten nicht nur gebrochen ist, sondern dass es auch zur Kaffara kommt. Und auch spielt es keine Rolle bei den meisten Gelehrten, ob der eine von den beiden Menschen tot war oder lebendig war, ob er schlafen war, ob er ohnmächtig war oder ob er im Wachzustand war. Denn das eine ist einfach nur übler und ekelhafter als das andere. Und in all diesen Fällen muss man die Kaffara leisten. Und auch gleichgeschlechtlichem Verkehr von Mann und Mann, das ist damit gemeint, bei den meisten Gelehrten im Gegensatz zur Zahiriyya. Und das ist auch die richtige Ansicht. Die Frage ist aber, das ist der klare Fall, und der auch überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Uns interessiert nun, gilt dies auch für nachgeholte Tage vom Ramadan? Das heißt also, eine Person, sie hat im Ramadan einen Tag nicht gefastet, aus bestimmten Gründen, und nach Ramadan holt sie diesen einen Tag nach. Und dann passiert ihr das, und zwar dann hat sie Geschlechtsverkehr, während sie am Fasten ist und während sie diesen Tag von Ramadan nachholt. Eine Gruppe der Gelehrten, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, ist der Meinung, dass die Sühneleistung nur geleistet werden muss, wenn dies während des Tages und im Ramadan stattfindet. Also nicht, wenn man einen Tag vom Ramadan nachholen würde. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass ich sehr selten die Namen der Gelehrten erwähne, die Namen der Imame oder der Rechtsschulen oder wie auch immer, weil das ist eine Sache, sie ist schön zu wissen, aber sie würde den Unterricht noch länger in die Länge ziehen. Und es ist nicht so entscheidend. Es reicht für uns zu wissen, uns gegenseitig zu vertrauen, dass wir hier die gelehrten Ansichten erwähnen von anerkannten Gelehrten. Ansonsten, wer das wissen will, der kann das im Buch nachlesen. Und deswegen ist es im Buch auch meistens in den Fußnoten geschrieben, weil das sind Nebensächlichkeiten. Ob du lernst, die erste Ansicht ist die Ansicht der Schafi'iyya und der Hanbaliyya und die zweite Ansicht die Ansicht der Malikiyya und Hanafiyya, das ist eine schöne Hintergrundinformation, um auch zum Beispiel zu verstehen, warum viele deiner Mitmenschen der einen Ansicht folgen und andere Mitmenschen der anderen Ansicht folgen. Aber ansonsten ist es nicht sehr entscheidend. Und Allah weiß am besten Bescheid. Also erstmal, die erste Ansicht haben wir gesagt, sagt, dass man beim Nachholen vom Ramadan, wenn da der Geschlechtsverkehr stattfindet, die gleiche Sühneleistung geleistet werden muss, wie wenn das im Ramadan stattgefunden hätte. Und es gibt dafür sie begründen das mit einer Regel, und zwar sie lautet, Al-Qada'u yuhkil Ada. Das heißt so viel wie, wenn man etwas, eine Regel, auch wieder eine wertvolle Regel, wenn man etwas nachholt, gelten dieselben Bestimmungen, wie wenn man es rechtzeitig getan hätte. Wenn man etwas nachholt, gelten grundsätzlich dieselben Bestimmungen, dieselben Regeln, wie wenn man es rechtzeitig gemacht hätte. Einfaches Beispiel, du hast dein Salat, das haben die Gelehrten unter anderem entnommen, aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Anas ibn Malik überliefert, und so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal sein Fajr-Gebet verschlafen. Und die Sahaba mit ihm zusammen. Warum? Weil Bilal radiallahu anhu wurde beauftragt, dass er sie aufwecken soll. Und er hat auch selbst verschlafen, deswegen haben alle verschlafen. Und das erwähne ich auch unter anderem deswegen, damit wir sehen, dass diese Regeln, die kommen nicht von ungefähr. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, diese Regel ist aber kein Beweis. Die Regel ist keine Ayah aus dem Koran. Die Regel ist aber kein Hadith. Wir folgen nur Koran und Sunnah. Nein. Diese Regeln sind abgeleitet aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten, von Gelehrten, die noch gottesfürchtiger sind als du und ich. Diese Regel ist unter anderem entnommen aus dem Hadith des Propheten, die ich gerade erwähnt habe. Und zwar ist er, als er dann aufgewacht ist, und er war der Erste, der aufgewacht ist, dann hat er zum Gebet, nachdem sie dann ein bisschen weiter marschiert sind, hat er zum Gebet ausrufen lassen, den Adhan gemacht. Das heißt, der Adhan wurde gemacht, das ist ein Beweis, dass man es genauso macht wie zur richtigen Zeit. Zweitens, die Leute haben den Wudu vollzogen, sie haben ihr Sunna-Gebet verrichtet und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr Fajr-Gebet mit ihnen verrichtet. Und all diese Tatsachen weisen darauf hin. Und auch die Tatsache, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema von vorhin wieder zurück, die Tatsache, dass im Hadith, zumindest den ich gesehen habe, nicht drin steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Fajr-Gebet jede Sache so gemacht hat wie immer, weist darauf hin, dass man auf das zurückgreifen muss, was normalerweise der Fall ist. Wie soll ich davon ausgehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam tagsüber im Fajr-Gebet zum Beispiel, das stimmt nicht, aber angenommen, es wäre so, dass er leise gebetet hätte, statt laut. Wie hätte ich das wissen sollen, wenn der Überlieferer das nicht überliefert? Deswegen muss ich von was ausgehen? Ich muss davon ausgehen, wie es normalerweise der Fall ist. Normalerweise betet man Fajr in zwei Raka'a. In beiden liest man die Fatiha und danach eine weitere Sura oder einen Teil einer Sura und das Ganze laut. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das ist die zweite Ansicht. Das heißt, sie machen keinen Unterschied, ob das im Ramadan passiert oder außerhalb vom Ramadan passiert, wenn man sein Fasten vom Ramadan nachholt. Und was ist die richtigere Ansicht? Das ist schwierig. Lesen wir dazu einen Hadith, der genau deswegen überliefert worden ist, wegen dieser Angelegenheit. Und zwar in der ersten Angelegenheit, oder in dieser Angelegenheit, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, und jetzt wollen wir den Hadith versuchen zu verinnerlichen. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich bin am Ende. Er sagte, was hast du getan? Er sagte, ich bin über meine Frau im Ramadan hergefallen. Er sagte, kannst du dir es leisten, einen Sklaven zu befreien? Er sagte, nein. Dann sagte er, kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Er sagte, nein. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, O Gesandter Allahs, ich bin doch genau wegen dem Fasten, ist mir doch das Ganze passiert. Und du willst jetzt, also sinngemäß, du willst jetzt von mir nochmal verlangen zu fasten? Dann sagte er, nein. Dann sagte der Prophet, dann kannst du 60 Arme speisen? Er sagte, nein. Dann sagte er, setz dich hin. Dann brachte man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Sack mit Datteln. Woraufhin er sagte, spende diese. Dann sagte er, O Gesandter Allahs, zwischen den beiden Hurrat, gemeint ist in ganz Medina, gibt es keine Bewohner, die ärmer als wir sind. Daraufhin lachte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam so sehr, dass man seine Schneidezähne sehen konnte. Dann sagte er, dann gib sie ihnen zu essen. Und Musaddad sagte ein anderes Mal, also als er den Hadith ein anderes Mal überliefert hat, sagte er, bis seine hintersten Eckzähne sichtbar wurden. Rahimahullah. Dieser Hadith, weil das im Buch gibt es einen Fehler beim Druck. Das heißt, der Hadith überliefert bei Bukhari, bei Muslim, bei Tirmidhi und Ibn Majah. Bei Bukhari, bei Muslim, bei Tirmidhi, Ibn Majah. Natürlich bei den Angaben, der Quellenangaben auch wichtig zu wissen, diese Quellenangaben sind kein Anspruch auf Vollständigkeit. Sind kein Anspruch auf Vollständigkeit, auf keinen Fall. Die Regel wurde im Vorwort erklärt, beim Tahara-Buch, Allahu A'lam. Und zwar geht es einfach darum, die Authentizität des Hadithes festzustellen. Das heißt, was dort steht, ist erstens, ob du kannst daraus ersichtlich sehen, ob der Hadith bei Bukhari und bei Muslim drinsteht. Wenn er bei Bukhari und bei Muslim drinsteht, steht es da und oft werden dann alle anderen Quellen nicht mehr berücksichtigt. Warum? Weil es geht um die Authentizität, mehr geht es uns nicht darum. Und sollte der Hadith bei Bukhari und bei Muslim nicht drinstehen, dann erst wird in den anderen 4 Sunna-Werken nachgeschaut. Das heißt bei An-Nasa'i, bei At-Tirmidhi, bei Abu Dawud und bei Ibn Majah. Und manchmal wird gleich in allen 6 geschaut. Deswegen, wie gesagt, diese Quellenangaben sind kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und wenn er nicht in den 6 Büchern steht, dann wird auch auf andere Quellen verwiesen und angegeben wird aber auf jeden Fall immer das Buch, aus dem der Wortlaut entnommen worden ist. Tayyib. Der Hadith lautet, wie wir erfahren haben, ein Mann, ihm ist es passiert, dass er am helllichten Tag, während er am Fasten war, im Ramadan, über seine Frau hergefallen ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, dass er einen Sklaven befreien muss. Und danach, wenn er das nicht kann, dann muss er 60 Tage fasten. Und wenn er das auch nicht kann, muss er 60 Arme speisen. Das ist die Reihenfolge, die der Prophet für diesen konkreten Fall vorgegeben hat. Die Frage ist aber nun, und das ist das, worüber die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben. Was ist genau derjenige Teil des Hadithes, der die Illa oder die ursprüngliche oder die Ursache darstellt, die Illa, die Ursache darstellt für die Fatwa des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Fatwa des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautete, einen Sklaven zu befreien und so weiter. Die Frage ist, wovon genau hängt sie ab? Manche Gelehrte sagen, oder sagen wir mal so, wir sind uns alle einig darüber, dass es egal war, ob dieser fragende Mann ein Beduine war oder ein Stadtbewohner war. Kein Mensch würde sagen, es ist wichtig zu wissen, ob ein Beduine war oder nicht. Weil die Fatwa hängt nicht davon ab. Kein Mensch würde auch sagen, dass es abhängt davon, ob es ein Mann war oder eine Frau war, der diese Frage gestellt hat. Kein Mensch würde auch sagen, ob es relevant ist, ob der Mann 30 Jahre alt war oder ob er 40 Jahre alt war. Aber die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ist es relevant, dass sein Fasten durch Geschlechtsverkehr gebrochen worden ist, oder ist es eigentlich egal und jede Art, wodurch das Fasten gebrochen wird, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam genauso beurteilt. Ob man absichtlich isst oder ob man absichtlich etwas anderes macht, erbricht, was alles zum Fastenbrechen führt. Und das ist die entscheidende Frage. Und auch natürlich, nächste Frage, ist es relevant, dass dieser Mann diese Sache gemacht hat während dem Ramadan? Oder ist es gleichgültig, ob er es während Ramadan gemacht hat oder beim Nachholen von Tagen von Ramadan? Das ist, wie gesagt, der Grund, warum die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind diesbezüglich. Und die erste Ansicht, die wir erwähnt haben, ist die richtigere Ansicht und sie ist auch die bevorzugte Ansicht. Und die Begründung dafür ist, dass diese erste Ansicht dem Text näher ist. Und wir dürfen keinen Muslim mehr aufbürden, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich gemacht hat. Das heißt also, wir sind uns alle darüber einig, dass es hier um das Fasten im Ramadan geht, das durch Geschlechtsverkehr gebrochen worden ist. Also in diesem Punkt gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Die Frage ist, in anderen Punkten, gibt es darüber Meinungsverschiedenheit? Ja, es gibt. Also wenn es darüber Meinungsverschiedenheiten gibt, dann gehen wir auf Nummer sicher, indem wir keinem Muslim mehr aufbürden, als eigentlich überliefert worden ist. Und das ist die Begründung für diese Ansicht. Und sie ist sozusagen dem Text näher und Allah weiß am besten Bescheid. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum ist eigentlich die Ehefrau in diesem Hadith nicht erwähnt worden? Denn er kann das ja schlecht alleine gemacht haben. Und die Gelehrten sagen, dass man auch in diesem Fall, Entschuldigung, dieser im Hadith erwähnte Mann hat mit seiner Ehefrau im Ramadan tagsüber Geschlechtsverkehr gehabt und so weiter und so fort. Deswegen haben wir gesagt, braucht man nur, nachholen, gemäß der richtigeren Ansicht, wenn man das außerhalb von Ramadan gemacht hat. Das heißt nicht, dass es halal ist. Das ist auch wichtig. Es geht hier uns um was? Es geht uns um die Kafara. Ist die Kafara verpflichtend oder nicht verpflichtend? Wenn eine Person beim Nachholen des Fastens ihm das passiert, dann ist die Kafara nicht verpflichtend. War es ihm aber erlaubt, das Fasten absichtlich zu brechen, obwohl er Ramadan nachholt? Die Antwort lautet nein, natürlich nicht. Das Nachholen von diesen Tagen ist nicht erlaubt, dass man es einfach dann durch irgendetwas bricht, egal durch was man es bricht. Natürlich, wenn jemand die Sühneleistung macht, die Kafara, ist auf dem sichereren Weg. Das ist zweifellos der Fall. طيب. Was sich daraus auch ableiten lässt, ist eine Sache, über die wir schon geredet haben, das ist der Punkt 7, Punkt 1, Punkt 4, Liebkosen und dabei zum geschlechtlichen Höhepunkt kommen, das haben wir bereits schon gesagt, dass man dadurch das Fasten ungültig wird, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob dadurch die Sühneleistung fällig wird und die Antwort lautet, auch in diesem Fall, gemäß der richtigeren Ansicht, braucht man keine Kafara zu leisten. Warum? Weil es kein Geschlechtsverkehr war und im Hadith überliefert ist nur der Geschlechtsverkehr. Andere Gelehrte aber sind der Ansicht, dass auch in diesem Fall die Sühne geleistet werden muss. Sie sind der Ansicht, dass es im folgenden Hadith prinzipiell darum geht, sein Fasten im Ramadan grundlos zu brechen, sei es durch Geschlechtsverkehr oder durch anders. Sie sagen so ungefähr, es ist zufällig, dass der Prophet ausgerechnet über diesen Fall gefragt worden ist. Er hätte auch gefragt werden können über absichtliches Essen und Trinken. Und das eine ist genauso haram wie das andere, sagen manche Gelehrte. Aber diese Argumentation, natürlich kann man dagegen argumentieren. Es ist nicht einfach nur so, dass der Hadith so überliefert worden ist, sondern das absichtliche Essen und Trinken passiert eher und ist viel wahrscheinlicher, wenn jemand nämlich Hunger bekommt und Durst bekommt, als der Geschlechtsverkehr. Denn von dem einen kann man sich viel länger entfernen und standhalten davor, sich davor zurückhalten, als vor dem anderen. Deswegen das eine auf das andere mit dem anderen gleichzusetzen, hinkt. Das ist also nicht ganz astrein. Die letzte Frage, die wir uns jetzt noch stellen möchten, und dann machen wir inshallah Schluss für heute, ist, gilt diese Sühneleistung auch für die Frau? Weil das Problem ist, in diesem Hadith ist die Frau nicht überliefert worden. Das heißt also, wir wissen nichts darüber, ob die Frau auch diese Sühne hätte leisten müssen. Und das ist ähnlich wie im Beispiel vorhin, als die Leute ihr Fasten versehentlich gebrochen haben, weil sie dachten, dass die Sonne bereits untergegangen war und nachher hat sich herausgestellt, die Sonne gar nicht untergegangen war. Und jetzt zeige sich, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, und darauf weise ich immer wieder hin, wie wichtig es ist, dass man als Schüler in der Scharia eine klare Linie hat. Weil wenn du in dem einen Fall eine Sache sagst und in diesem Fall, den wir hier haben, eine andere Sache sagst und du wendest unterschiedliche Regeln an, dann widersprichst du dich. Und dann hast du ein Problem. Weder ist im ersten Hadith überliefert worden, dass sie ihr Fasten gebrochen haben, Entschuldigung, dass sie nachgeholt haben, noch ist in diesem Hadith überliefert worden, dass die Frau ihr Fasten auch dadurch gebrochen hat, beziehungsweise, dass sie auch diese Sühneleistung machen musste. Lesen wir erst den Abschnitt, dann versuchen wir nochmal zu verstehen. Nicht nur der Mann muss Sühne leisten, sondern auch die Frau, sagt der Gelehrte. Wenn sie sich hätte widersetzen können. Warum? Weil wenn sie sich nicht hätte widersetzen können, dann war sie gezwungen. Und wenn sie gezwungen war, muddar oder muddarra war, dann ist sie natürlich von der Sünde befreit. Sie muss sich in diesem Fall mit Händen und Füßen wehren, ihn an Allah erinnern und ihn ermahnen. Wenn sie sich allerdings nicht wehren kann, weil er stärker ist oder weil er ihr mit der Scheidung oder sonstigem droht, lastet auf ihr keine Schuld. Sie muss dann nur nachfasten, aber keine Sühne leisten. Warum? Weil die Sühne ist natürlich abhängig von der Sünde, die man begangen hat. Insofern, liebe Geschwister, hängt also diese ganze Angelegenheit von einer Regel ab. Die Regel lautet, wenn etwas nicht überliefert worden ist, kehre ich zu dem zurück, was grundsätzlich der Fall ist. Und hier ist nicht überliefert worden, was mit der Frau ist, aber grundsätzlich gilt was? Männer und Frauen, für sie beide gelten die gleichen Regeln. Es sei denn, es gibt einen Beweis für eine Unterscheidung. Und deswegen, nur weil es nicht überliefert worden ist, heißt es nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht auch über sie genauso geurteilt hätte. Aber er wurde gar nicht nach ihr gefragt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch darüber nicht deswegen geantwortet. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.